Das sind die aktuellen Schlagzeilen. Keul äußert sich zum VW-Skandal, Innenstadt als Wohnzimmer und HSG will 8. Sieg in Folge. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes. Guten Tag. Die heimische Bundestagsabgeordnete Katja Keul hat sich zur heutigen Aussage über die Gleichberechtigung von VW-Kunden von Bundesjustizminister Maas geäußert. Sein Verhalten sei schon fast als eine Kampfansage gegenüber den Abgeordneten des Bundestages zu betrachten, so Keul. Maas habe sich gegenüber der Presse zu den Verbraucherrechten der VW-Kunden geäußert, nicht aber gegenüber dem Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz. Die Innenstadt von Nienburg soll attraktiver werden. Hierzu wird derzeit an einem Leitbild gearbeitet. An diesen kann nun jeder Interessierte mitarbeiten. Eine Ausstellung der bisherigen Ergebnisse ist bis zum 4. Dezember im Vestibül des Nienburger Rathauses zu sehen. Hier können Ideen direkt eingereicht werden. Rüder Altmann, Mitglied im Arbeitskreis Innenstadt, erhofft sich ein positives Ergebnis. Am Ende sehe ich, dass die Nienburgerinnen und Nienburger die Innenstadt als ihr Wohnzimmer annehmen. Und wenn die Menschen ohne Anlass in die Innenstadt kommen, einfach weil es ihnen dort gefällt, dann denke ich mal, haben wir das Ziel so gut wie erreicht. Und wenn die Menschen kommen, ohne einen besonderen Grund zu haben, weil sie nicht einkaufen wollen, sondern einfach, weil sie in ihre Stadt kommen wollen, dann werden sie auch die Wirtschaft beleben. Und denke mal, das ist das Ziel, an dem wir arbeiten. Und wenn das erreicht wird, wäre ich schon ganz glücklich. Die rot-grüne Landesregierung stellt ab sofort mehr Geld für behördenunabhängige Beratungsstellen und Initiativen für Erwerbslose bereit. Das Land verbessert damit die Beratung und Unterstützung erwerbsloser Menschen in Niedersachsen. Die Beratungsstellen können pro Einrichtung bis zu 13.500 Euro pro Jahr abrufen. Auch der Verein Herberge zur Heimat e.V. Nienburg profitiert von dieser Entscheidung. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Die Handball-Oberligamannschaft der HSG Nienburg bestreitet am Samstag ihr nächstes Auswärtsspiel. Die Mannschaft um Trainer Dirk Pauling will bei Helmstedt-Büdenstedt den 8. Sieg in Folge holen. Gewinnen wollen wir immer, aber das wird so, wie ich es in der Videoanalyse jetzt mir angeguckt habe, kein leichtes Spiel, weil die sehr heimstark sind und zu Hause noch immer ein bisschen mehr Prozent aus sich rausholen. Haben eine sehr gute Spielanlage, ähnlich wie wir. Man muss halt über 60 Minuten versuchen, da Gas zu geben und da sein Spiel durchbringen. Und dann werden wir mal gucken, was am Ende rauskommt. Für den aktuellen Tabellendritten aus Nienburg geht es somit zum Tabellenzehnten. Beginn der Partie ist Samstag um 17 Uhr. Danke, Philipp. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.